Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistenleistin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja. Okay. Kursum Ablauf. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Georg Heidbreder. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Georg ist Georg. Yeah. Georg. Okay, und Und der Nachnamen? Nachname ist Heidbreder, ist ein großes H, E-I-T-B-R-E-D-E-R. Okay. Heidbreder. Herr Heidbreder, wie alt sind Sie? 67. Wann sind Sie genau geboren? Am 21. Juli 1964. Wie schwer und wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Und? und 84 Kilo. 84. Okay. Was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe ganz starke Bauchschmerzen seit ungefähr 24 Stunden, seit einem Tag. Habe ich starke Bauchschmerzen mehr so oben im Bauch. Eher rechte Seite oder linke Seite? Na, in der Mitte und vielleicht ein bisschen mehr nach links, aber Mitte und links mehr. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam aufgetreten? Sie sind langsam aufgetreten worden, aber sehr schnell stark. Können Sie bitte die Schmerzen beschreiben, eher dumpf oder drückend oder kolikartig? Ja, sie sind mehr dumpf, so dumpf und drückend und manchmal kommen und gehen sie so, aber sie gehen nie weg. Es ist Okay. manchmal so wie eine Welle, aber eher dumpf. Okay, ich verstehe. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, so ein bisschen in den Rücken und auch teilweise in die linke Schulter, habe ich den Eindruck. Verstehe. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 der leichtesten sind, der starken Schmerzen entspricht? 1 bis 10. Norm 8. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen verschlimmert oder lindert oder auslöst? Ich habe, am besten ist, wenn ich mich hinlege so ein bisschen und die Knie etwas anziehe. Und ich habe dann probiert, eine Wärmflasche habe ich probiert, aber das war nicht so gut. Okay. Fand ich jetzt nicht positiv. Okay, ich verstehe. Mit angezogenen Beinen Ist etwas verbessern besser, sich wenn die ich die Schmerzen Knie etwas, leicht. wenn ich die Knie etwas anziehe, ist es etwas besser. Okay. Aber nur etwas. Okay, nicht mehr. Haben Sie dagegen eingenommen, Medikamente, ich meinte? Ja, ich habe Paracetamol genommen, 2 Tabletten, aber die haben nicht geholfen. Ich verstehe. Haben Sie einer Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Schmerzen bemerkt? Habe ich nicht verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Nahrungsaufnahme Ja. und Schmerzen, gibt es Zusammenhänge? Also ich habe seit gestern, seitdem die Schmerzen gekommen sind, habe ich keinen Appetit, habe ich nichts gegessen. Okay, ich Nur verstehe. etwas getrunken. Ich verstehe. Und hatten Sie ähnliche Beschwerden früher schon mal? Nein, habe ich noch nie gehabt. Und haben Sie Übelkeit, Erbrechen? Ja, übel ist mir und ich habe auch zweimal erbrochen. Wie sieht das Erbrechen aus? Bauch. Das war so schleimig, bisschen gelb-grün. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nein. Fühlen Sie sich fiebrig? Nö, aber ich fühle mich irgendwie, ja, ich bin jetzt ziemlich müde, weil ich heute Nacht nicht gut geschlafen habe wegen der Schmerzen. Ich verstehe. Aber ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Haben Sie nicht gemessen? Ich glaube. Nein. Okay. Ist Ihnen Kaltschweißigkeit aufgefallen? Boah, heute Nacht habe ich etwas geschwitzt. Das habe ich bei meinem Nachthemd gemerkt. Das war ziemlich feucht, ziemlich nass. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht ab- oder zugenommen? Nee, das habe ich gehalten. Immer ein bisschen zu viel, sagt mein Arzt. Ich wiege zu viel. Haben Sie Probleme beim Muskelsten oder Stuhlgang? Nein, ich habe mal vor 3 oder 4 Jahren mal eine Darmspiegelung machen lassen, eine Vorsorge-Darmspiegelung. Die war in Ordnung. Okay. Wasser lassen, ich muss einmal nachts auf Toilette, einmal Wasser lassen. Einmal nass. Ja. Vor 4 Jahren wurde Darmspiegelung durchgeführt. Können Sie mich hier hören? Der Ton war irgendwie jetzt verzerrt. Der war nicht in Ordnung, okay. Der Ton. Einen Moment. Können Sie mich hören? Ja. Okay. Wurde Darmspiegelung vor 4 Jahren durchgeführt? War 3 oder 4 Jahren war eine Darmspiegelung. Okay. Aber es war eine aus Vorsorge. Ich hatte keine Beschwerden. Das war in Ordnung? Ja. Okay, ich verstehe. Haben Sie Blut im Urin bemerkt? Nein. Okay. Okay. Ja. Herr Berater, ich habe einige Fragen zu Ihrer Vorerkrankungen. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich habe muss Tabletten nehmen gegen den Zucker. Ich habe, mein Arzt sagt, ich habe Alterszucker. Tabletten nehme ich so seit 10 Jahren. Okay, und welche Tablette nehmen Sie ein? Ich habe hier das auf dem Zettel stehen. Gegen den Zucker nehme ich Metformin. Welche Dosis nehmen Sie? Steht 850. Morgens eine halbe und abends eine ganze. Okay. Und noch was Medikamente nehmen Sie ein? Ja, dann nehme ich noch Allopurinol, 300, morgens eine halbe. Ich hatte mal zweimal bisher einen Gichtanfall im Großgelenk und das war sehr schmerzhaft. Okay, seit wann haben Sie Gicht? Nur 5 Jahre vielleicht, ich weiß nicht genau, aber circa 5 Jahre. Ja, ich verstehe. Haben Sie andere Erkrankungen außer Blutdruck? Ja, mein Blutdruck ist noch etwas, war etwas erhöht. Das war schon länger her, ich schätze mal 12 Jahre. Dann nehme ich auch ein Medikament ein. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Das heißt, Moment, der Name ist schwierig für mich, Candesartan. Okay, Candesartan. Welche Dosis und wie oft nehmen Sie ein? 8 Milligramm Stärke, morgens eine Tablette und abends eine halbe. Eine halbe, okay, ich verstehe. Und nehmen Sie gelegentlich oder bei Bedarf Medikamente ein? Nein. Nein. Okay. Höchstens jetzt die Schmerztabletten gestern, aber die haben ja nicht geholfen. Ja, ich verstehe. Und wurden Sie schon mal operiert? Als Kind am Blinddarm. Aber wie alt ich da war, weiß ich nicht genau. Das ist schon ganz lange, als Kind. Und als Kind habe ich auch eine Mandeloperation. Okay. Beide Operationen waren komplikationslos verlaufen. War alles in Ordnung. Alles okay. Gut. Verstehe. Halt, Berater, haben Sie Allergie oder Unverträglichkeiten gegen etwas? Nein, ich habe keine Allergien. Ich vertrage auch alles vom Essen. Ich soll ja nicht alles essen wegen dem Zucker, aber ich Ja, vertrage ich alles. verstehe. Ich verstehe, okay. Rauchen Sie? Ja, ich rauche schon ziemlich lange. Seit wann? Na, seit, ich bin jetzt 67, seit 45 Jahren. Also 22 Jahren seit? 45 Jahre. Ah, 55, ah, okay. 45, ja, seit 45 Jahren. Und wie viele Zigaretten täglich rauchen Sie? Eine Schachtel, 20 Zigaretten am Tag. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, Bier. Eine Flasche abends und manchmal einen Schnaps, aber manchmal. Und Herr Heidbratter, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nee. Nein. Und sind Sie verheiratet? Ja. Ich wohne mit meiner Frau zusammen und wir haben drei Kinder. Sind Sie gesund? Die älteste Tochter mit 33 hat Asthma und hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber die anderen sind gesund und sonst sind die gesund. Okay, ich verstehe. Sind Sie in Rentna, ich glaube? Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in Rente, war vorher Elektriker. Okay. Und sind Ihre Eltern im Leben noch, oder? Mein Vater ist mit 80 Jahren gestorben. Woran ist er gestorben? An Darmkrebs. Darmkrebs. Und die Mutter, die ist jetzt 90 Jahre alt, die hat Alterszucker auch und hat Knochenschwund, also so brüchige Knochen. Okay. Ich verstehe. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder und der Bruder ist, hat einen Herzinfarkt gehabt vor 2 Jahren und hat auch hohen Blutdruck und auch etwas Zucker. Ich verstehe. Und Halbbretter, sind Sie vollständig geimpft? Geimpft? Ja, genau. Ja, ich habe auch diese Corona-Impfungen habe ich bisher 3 gekriegt. Ja, sehr gut. Und Halbbretter, haben Sie Atemnot? Nein, Atemnot habe ich nicht. Herzstolpern, Herzklopfen? Habe ich noch nie festgestellt. Und diese Kontrollen beim Hausarzt, der hat mal EKG geschrieben, das war in Ordnung. Okay, ja. Und Ihre Blutzucker und Blutdruck gut eingestellt? Ja, ich war das letzte Mal da vor 8 Wochen. Dann nimmt der Doktor immer so einen, sagt er, Langzeitwert. Und damit war er ganz zufrieden. Er sagt nur, ich soll Gewicht abnehmen. Okay, ich verstehe. Aber, das ist schwer. Ja. Okay. Herr Heidbratter, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was habe ich? Sowas habe ich ja noch nie gehabt, so Schmerzen. Was kann das sein? Ja, ich verstehe Sie. Zuerst werde ich körperliche untersuchen. Danach werde ich Blut abnehmen und Ultraschall des Abdomen, des Bauchs durchführen. Und je nach dem Befund können wir wieder sprechen, okay? Okay. Ja. Gut, so machen wir es. Okay. 5 Minuten für Sie? Ja. Es ist für mich. Und hat jemand Frage oder? Keine. Keine, okay. Eine Frage? Ich höre nichts. Ich habe eine Frage, nur Differentialdiagnose. Hatten Sie seit Beginn ich sehr Bauchschmerzen, einmal Stuhlgang oder gehen Wind ab. Also ich, seit gestern habe ich jetzt keinen Stuhlgang gehabt. Ich habe sonst immer so einmal am Tag, alle anderthalb Tage Stuhlgang. Aber ich habe ja auch nichts gegessen seit gestern, weil es so weh tat. Okay, danke schön. Gut, sagen wir 5 Minuten. Okay, ja, gut. Gerne. Ja. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich bin als Assistentärztin tätig in der Notaufnahme und ich würde gerne einen neuen Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit hätten. Okay. Herr Georg Heidbretter ist 67 Jahre alt, 1,76 Meter groß und 84 Kilogramm schwer. Herr Bratis hatte sich wegen seit gestern bestehende Oberbauchschmerzen in der linken Seite vor. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten und im Verlauf immer schlimmer geworden. Ja. Der Patient beschrieb die Schmerzen als drückend, dumpf und wellenartig. Die Schmerzen strahlen im Rücken und in linke Schulter aus. Die Schmerzen liegen bei 8 von 10 und dagegen hat der Patient Paracetamol eingenommen, die nicht geholfen hat. Okay. Und mit angezogenen Beinen und Wärmeflasche verbessern sich die Schmerzen ein bisschen. Und auch mit der Wärmflasche? Nein. Wärmflasche, hat der Patient gesagt, war nicht so gut. Ach so, okay. Bei Wärme verschlimmern sich die Schmerzen? Ja. Okay. Und außerdem klagte der Patient über Inappetenz, Nausien, zweimalige Schleimige und gelbgrüne Emesis. Ja. Und Fragen nach Miktion und Defekationsstörungen, Gewichtveränderungen, Fieber, Dyspnoe, Taschykardie und vorher ähnliche Beschwerden. Wurde verneint. Okay. Und hat der Patient Risikofaktoren? Wofür? Ja, allgemein Risikofaktoren. Ja, der Patient ist Übergewicht, ja. Und er raucht so viel und er trinkt Alkohol. Also er hat einen Nikotinabusus. Genau. Alkohol, übergewichtig, gibt es sonst Grunderkrankungen? Ja, gibt es Grunderkrankungen. Er leidet an seit 12 Jahren arterielle Hypertonie und seit 10 Jahren Diabetes mellitus Typ 2 und seit 5 Jahren Gicht. Ja. Hyperurikämie? Ja, Hyperurikämie. Hyperurikämie, ja. Und der Patient nimmt besiedisch Medikamente, Candesartan 8 Milligramm, einmal morgens und eine halbe abends. Okay. Und Metformin 850 Milligramm, eine halbe Tablette morgens und einmal abends. Und okay. Allopurinol 300 Milligramm, eine halbe Tablette morgens ein. Gut. Und der Patient wurde als Kind Appendektomiert und Tonsillektomiert. Die beiden Operationen waren komplikationslos verlaufen. Okay. Beiden Patienten sind keine Allergien und Verträglichkeiten bekannt. Ja. Er ist seit 45 Jahren Einpackung täglich Zigarette und das Endspritz 45 Packers. Mhm. Ertrinkt ein Fleischbier abends und gelegentlich schnapp. Frage nach Drogen wurde verneint. Gut. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Frau. Er hat drei Kinder. Eine Tochter leidet an Asthma und Hypothyreose. Hypothyreose, ja, Hypothyreose. Und er ist Redner. Vorher hat er als Elektriker gearbeitet. Gut, sehr gut. Was haben Sie für eine Verdachtsdiagnose? Ja, gute Frage. Magenkarzinom vielleicht. Und ja, Ulcus ventriculi. Okay. Kann sein. Und noch andere. Akute Cholecystitis vielleicht. Denken Sie an das Organ, was retroperitoneal liegt. Und wenn es... Akute Pankreatitis. Würde ich zumindest dran denken. Genau, akute Pankreatitis. Ausstrahlen in den Rücken, in die linke Schulter. Mhm. Und dieser dumpfe Schmerz. Ja. Hat vorher keine Gewichtsabnahme. Das Magenkarzinom, würde ich sagen, macht wahrscheinlich doch eine Gewichtsabnahme. Ja, stimmt. Über die Zeit. Meine Arbeitshypothese wäre akute Pankreatitis, differenzialdiagnostisch, vielleicht Ulcus duodeni in der Richtung oder auch eine Cholezystitis. Aber dagegen spricht, er hat wohl kein Fieber. Hat er Fieber? Nein, er hat kein Fieber und die Schmerzen strahlen in linke Seite, in linke Schulter aus. Genau, also bei der Cholezystitis oder Galle würden wir vielleicht eher die rechte Schulter vermuten. Also ich würde sagen, nach der Schilderung wäre meine Verdachtsdiagnose Pankreas, akute Pankreatitis. Wahrscheinlich keine chronische Pankreatitis. Er hat ja verneint, er hat solche Schmerzen so noch nie gehabt. Ja, aber er hat Risikofaktoren. Er trinkt Alkohol und auf alle Fälle. Ja. Gut. Also ich glaube, Richtung akuter Pankreatitis sollten wir auf alle Fälle diagnostizieren. Mhm. Ist der Patient exsikiert? Nein. Na, da sollten Sie dran denken. Mhm. Vielleicht, wenn der Patient fragt, was habe ich, sagen körperliche Untersuchung, das haben Sie sehr gut gesagt, und ich werde Blut abnehmen. Bei der Gelegenheit werde ich Ihnen einen Zugang legen, wo Sie eine Infusion